espantado. Las madres llorando y llorando no se daban cuenta que la luna había cambiado hasta siempre. Ah! Mit Thorsten Fenzlau. Wenn ihr uns anrufen wollt, die Telefonnummer ist 069 155 691. 069 155 691. Should don't. The music's got me spinning around and around. feel a healing. This here track's called Move to the Rhythm. Just feel the beat and learn to start giving. Giving. Um 21 Uhr und 31 Minuten ein HR3 Radioservice, Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 50 Metern in Hessen, in Niedersachsen, in Thüringen und in Bayern. In Nordhessen außerdem Straßenglätte durch überfrierende Nässe. Bitte fahren Sie vorsichtig. We'll be right back. We'll be right back. 3, Club Night. Thank you. Rykan thinks it's dangerous for any ships to leave the system until we've activated the energy field. Synergy at Work, an experiment. Control. Rachel is an experiment, nothing more. Um 22 Uhr und gleich 3 Minuten ein H3-Radioservice, Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 50 Metern in Hessen, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in Bayern. In Thüringen Sichtweiten gebietsweise unter 20 Meter. In Nordhessen, in Thüringen und in Nordrhein-Westfalen außerdem Straßenklette durch überfrierende Nässe. Das Ramirez Orgasmicuda Remix. Ramirez ist am 19.02., also nächste Woche, im Techno Club, freitags im Dorian Gray. Am 18. ist Party vom Gray. Am 8.04. mache ich eine Party im Dorian Gray und schönen Gruß an Uli. We'll be right back. Der Remix kommt noch. Move your body, your life with me. Come on, dance with me. Move your body, your life with me. Come on, dance with me. Move your body, your life with me. Come on, dance with me. Move your body, your life with me. Drei Klappenheit, wenn ihr uns anrufen wollt, Telefon 069 155 691. Dies ist ein Copy Shots. Come on, dance with me, move your body, your life with me. Blockbuster! Blockbuster! Sweet harmony, let's come together. Ja, das ist Musik, die neue Be Love. Und ich habe einen Gast hier, ein richtig guter DJ. Der will jetzt was durchsagen. Ja, hallo, hier ist DJ Doug. Ich wollte euch alle einladen für den 18., also das ist nächsten Donnerstag, für meine Indianer-Party im Dorian Gray. Es wird so um 9 wird's losgehen und ihr seid alle eingeladen. Und Unkostenbeitrag muss leider 20 Mark sein, aber dafür geht das komplette Geld, wird an meine Indianer-Freundin in South Dakota gespendet. Ne? Also wenn ihr Bock habt, Donnerstag, 21 Uhr, Dorian Gray. Ciao. Das ist die neue Depeche Mode, gibt's Mitte März. Es ist 22.31 Uhr, H3 Radioservice, Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 50 Meter in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern, in Thüringen Sichtweiten gebietsweise unter 20 Metern, in Nordhessen, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen, außerdem Straßenglätte durch überfrierende Nässe.

So, jetzt sollte jeder an seinen Kassettenrekorder springen. Denn diesen Remix von Future Shock von Snap gibt es nicht und wird es nie geben. Der gute Mann remixt auch Public Art, I Wanna Feel the Music. Um 23 Uhr ein H3 Radioservice, Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 50 Metern in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in Bayern. In Thüringen Sichtweiten gebietsweise unter 20 Meter, in Nordhessen und Thüringen und Nordrhein-Westfalen außerdem Straßenklette durch überfrierende Nässe. liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Thank you.

Ja, das Stück gibt es auch noch nicht. Das ist die neue, nee, die erste Zyklotron, die B-Seite. A-Seite spiele ich bei der nächsten Club Night. We can fly. We can fly. die B-Seite der neuesten No Key Goodbye MKS Kick. Das war die Club Night heute mit Thorsten Fenslau. Ich mache wieder am 3.4. Club Night. Tschüss. So, und jetzt gehe ich ins Grey. Vergaß, wenn ihr uns schreiben wollt, an Hessischen Rundfunk, Bertramstraße 8 in 6000 Frankfurt am Main, HR3 Club Night.